and gentlemen, listen to the best dance music presented to you by DJ MB Germany. In the mix. Du triffst dich heute noch mit mir. Schutz der Dunkelheit. Und niemand weiß es außer wir. Ich freue mich so. Wir tauchen einfach kurz mal ein in eine andere Welt. Dort, wo uns vieles leichter fällt. Im Anderswo. Eine Nacht, die Liebe nur auf sich gestellt, ganz unbewacht. Wir tauchen einfach kurz mal ein in eine andere Welt, dort wo uns vieles leichter fällt. Ich freu mich so. Zerbrechen kann. Das Schicksal hat entschieden.

das geschieht, da hast du ernst gemacht. Ich sah die Tränen in deinem Gesicht, doch ich fand die Worte nicht, dir zu sagen, dir zu sagen, Jenny, Jenny. Und nun, meine Damen und Herren, es geht wieder los.